بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 5.6 Tertil. Das Rezitieren des Korans auf eine langsame und schöne Weise. Entschuldigung. Der Begriff Tertil auf Arabisch kommt vom Verb Rattala. Und Rattala bedeutet unter anderem folgende zwei Dinge. Einmal, dass man klar und deutlich liest und dass man bedachtsam liest. Das heißt, nicht hastig liest. Nochmal, dass man klar und deutlich liest und dass man bedachtsam liest. Also nicht zu schnell liest. Das bedeutet Tartil sprachlich gesehen. Allah sagt im Koran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Das heißt, liest den Koran mit Tartil vor. Und das ist ein Beweis, dass man den Koran mit Tajweed zu lesen hat. Denn Tajweed bedeutet nichts anderes, als dass man die Buchstaben klar und deutlich spricht, letztendlich. Natürlich nach bestimmten Regeln. Und Tartil das gleiche. Tartil bedeutet, dass man etwas deutlich spricht. Na. Es ist Sunna, den Koran auf eine langsame und schöne Weise zu rezitieren, weder schnell noch hastig, sondern so zu lesen, dass jeder einzelne Buchstabe klar ausgesprochen wird. Man sollte den Koran mit einer schönen Stimme lesen und ihn noch wundervoller klingen zu lassen. Dabei sollten die Rezitationsregeln eingehalten werden, die bei den Gelehrten als Tajweed-Regeln bekannt sind. Der Muslim muss es vermeiden, den Koran auf die neu erfundene melodische Art der Sänger oder nach musikalischen Regeln zu rezitieren. 5.7. Den Imam bei der Rezitation verbessern. Es ist demjenigen, der hinter einem Imam betet, gestattet, den Imam zu korrigieren und ihm den richtigen Verslaut voraus vorzusagen, wenn er bei der Rezitation durcheinander gekommen ist. Na, bei dieser Angelegenheit, den Imam bei seiner Rezitation des Koran zu verbessern, da müssen wir natürlich ein paar Fallunterscheidungen machen. Wenn der Imam den Koran liest und stoppt und nicht weiterliest, dann soll man nicht sofort seine Stimme heben und ihm weitersagen, wie er weiterliest. Weil es gibt verschiedene Gründe, warum er vielleicht in diesem Moment stehen geblieben ist. Ein Grund könnte sein, weil er sich verschluckt hat. Oder weil er husten möchte. Oder weil er niesen wird. Ja? Es gibt verschiedene Gründe. Und der einfachste Grund ist, da er gerade vergessen hat, wie er an dieser Stelle weiterliest, auch da sollte man ihm die Möglichkeit geben, sich selbst kurz zu verbessern, wenn er einen Fehler gemacht hat oder wenn er vergessen hat, weiterzulesen. Er bleibt kurz stehen, gib ihm ein paar Sekunden Zeit, dass er selbst sich verbessert. Wenn du aber das Gefühl hast, dass er nicht weiter weiß und er braucht jemanden, der ihm das Richtige vorsagt, dann sagst du ihm das Richtige vor, sofern du weißt, wie es richtig weitergeht. Und es passiert auch manchmal, manche Leute was Falsches vorsagen, aber das kann passieren. Und deswegen, aber wie gesagt, man sollte dem Imam wenigstens eine Chance geben, dass er sich selbst, inshallah ta'ala, ebenfalls verbessert. Ja. Sechstens, die Verbeugung, Ruku'a. Nachdem der Betende seine Rezitation zu Ende geführt hat, bleibt er einen Moment still stehen, ungefähr so lange, bis er wieder zu atmen kommt. Danach hebt er seine Hände, wie auf die oben beschriebene Weise bei der Gebetseröffnung. Nun spricht er den Takbir, das heißt, er sagt Allahu Akbar, das ist Pflicht. Daraufhin vollzieht er die Verbeugung, Ruku', indem er sich nach vorne beugt, sodass der Rücken eine waagrechte Position einnimmt und jedes Gelenk entspannt ist. Dies ist eine Säule des Gebets. Der Ruku', die Verbeugung, man geht zum Ruku' über, indem man Allahu Akbar sagt. Vorher, wie der Imam gesagt hat, hebt man seine Hände, wie man auch am Anfang des Gebetes seine Hände gehoben hat. Und wenn man in den weiteren Stellen außer dem ersten Takbir seine Hände etwas niedriger hebt als beim ersten, so ist es auch authentisch überliefert über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Also es ist in Ordnung, wenn man das macht. Wie dem auch sei, wenn man in den Ruku' übergeht, vorher hebt man seine Hände und dann spricht man, während man sich bewegt, den Takbir. Das heißt, den Takbir spricht man nicht, bevor man sich bewegt, Allahu Akbar, und dann bewegt man sich. Den Takbir spricht man auch nicht, wenn man angekommen ist unten, sagt man Allahu Akbar, sondern den Takbir spricht man, während man sich bewegt. Allahu Akbar. Das ist die Sunnah, denn es heißt wortwörtlich,